Hallo, ich bin sehr überrascht, dass so viele Leute da sind und ich bin eben intuitiv davon ausgegangen, dass hier so 10, 15 Leute sitzen, die Johannes Anneli irgendwie aus anderen Zusammenhängen kennen. Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob ich das jetzt alles voraussetzen darf, dass jeder weiß, was er eigentlich so gemacht hat. Und versuche ich dann möglichst kurz zu machen. Also sein erstes Werk, was er geschrieben hat, und er hat eigentlich sehr wenig geschrieben, gehe ich auch noch kurz gleich drauf ein. Das war die Transformation der Demokratie und das wurde, erschien 66, 67, also im Zuge der damaligen Diskussion über die Notstandsgesetze. Und das wurde von den Medien oder den etablierten, wie man das damals nannte, also die Bibel der APO genannt. Er war aber nie im SDS selber drin, aber es war eben halt ein zentrales Buch zur Kritik, wie vorhin schon hieß, zur Kritik der Politik. Auf den Inhalt gehe ich dann kurz gleich auch noch ein. Jetzt erstmal seinen weiteren, also viel über sein Leben ist sonst nicht so viel zu sagen. Also er war die ganze Zeit Professor am Otto-Suhr-Institut der FU in Berlin. Und dieses Otto-Suhr-Institut, das gehörte gar nicht, also es war nicht so recht so ein Fachbereich der FU, sondern war ziemlich selbstständig. Man brauchte auch keine anderen Fächer zu studieren. Und das wurde von den Amerikanern, von den USA, Ende nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin gegründet, um den deutschen Demokratie beizubringen. Und deswegen hatte es einige Sonderrechte. Und das galt eben dann in den SDS-Zeiten und in den 70er Jahren allgemein als die Kaderschmiede des SDS, was natürlich Quark war. Also als ich angefangen habe, das zu studieren, das war 1974, da war eben, ja gut, das war zwar alles links, das ging an Elmar Altvater, der ja heute auch noch bekannt ist, aber es war, oder Wolf-Dieter Nahr, aber das war alles schon ziemlich, von Staatsfeindschaft, wie man Johannes Anneli dann genannt hat, der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl. War, also konnte auch dort schon keine Rede sein, es war also auch alles schon ziemlich verschult. Aber Johannes Anneli war die einzige Ausnahme. Insofern, jetzt nicht, dieses Wort Staatsfeind hört sich jetzt so materialistisch, nicht materialistisch, materialisch an. So ist es aber jetzt, ja, also so ist es in seinem Selbstverständnis, von seinem Selbstverständnis her gar nicht zu verstehen, dass er jetzt hier unbedingt so eine Fundamentalopposition gegen den Staat initiieren oder unterstützen oder so wollte, sondern es ging tatsächlich um diesen Begriff, dass er gegen die Form Staat, die Form Politik zu machen, zu kritisieren wollte. Und was das heißt, versuche ich jetzt mal mit einigen Stichpunkten, Verweisen, Hinweisen zu verdeutlichen. Also zur Person von Johannes Anneli, also man stellt sich den dann, wenn man so hört, Staatsfeind, Fundamentalopposition, Bibel der APO und so weiter, dann stellt man sich halt jemanden, also so einen Politmenschen vor, der also ständig in Diskussionen eingreift und so weiter, aber das war er im Grunde gar nicht. Im Grunde war er ja ein, ja, das hängt auch damit zusammen, dass er unheimlich wenig geschrieben hat. Also er war jetzt nicht faul, das würde ich nicht sagen, aber schreibfaul, sagen wir so. Und er hat aber eben halt unendlich viel gelesen und er konnte die Dinge, die er gelesen hat, ziemlich gut auf den Punkt bringen und das machte seine Berühmtheit in Berlin aus, in der linken Berliner Szene, weil seine Vorlesungen, die waren halt brechend voll, weil er in diesen Vorlesungen, selbst wenn er über Hegel redete also er war im Grunde ein Bildungsbürger, der sich lieber mit Dante, Aristoteles oder mittelalterlichen Scholastikern beschäftigte, als mit irgendwelchen politischen Gegenwartskram. Und er brachte es aber immer fertig, in seinen Vorlesungen die Dinge, die so politisch passierten, so in diese philosophischen Abhandlungen einzubauen, dass also mindestens 10, 15 Lacherfolge pro Vorlesung dabei herumkamen. Und das hat ihn eben berühmt gemacht. Und es gibt eben auch im Sarah-Verlag, wir haben da 6 Bände von ihm verlegt, von denen, die wir da nicht mehr verlegen durften, aus verschiedenen rechtlichen Sachen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Da gibt es den 3. Band, der lautet Subversive Theorie, und da haben wir versucht, das war der einzige Vorlesungsmitschnitt, der uns irgendwie unter die Finger gekommen ist, und da haben wir mal versucht, das wiederzugeben, aber da kommt es auch nicht so richtig raus. Man muss eigentlich immer mal drin gewesen sein, um zu verstehen, was seine Beliebtheit und ausgemacht hat. Also es war nicht, es wird jetzt nur gesehen, es ist kein so, wie man sich einen Politmensch vorstellt, sondern es wäre eher so ein Bildungsbürger. Ganz ähnlich eigentlich eher an Theodor Adorno, aber den mochte er irgendwie nicht, weil er Antipathien gegen ihm hat er wohl immer vorgeworfen, dass der Adorno sein Bildungsbürgertum so zur Schau stellt, während er da das ein bisschen unter dem Teppich liegt. Aber das jetzt. Worum geht es denn jetzt in der Bibel der APO, in der Transformation der Demokratie, um ein bisschen zu den Inhalten zu kommen? Der zentrale Begriff darin ist ja der Involution, der Evolution entgegensteht. Das heißt, Involution, das dreht die Evolution zurück. So kann man das versuchen, etymologisch zu erklären. Und was er damit meint, ist, dass eben durchaus, meinetwegen nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland, Verfassungsinstitutionen geschaffen wurden, die, also Repräsentativorgane, die in einem Bezug zu den empirischen Menschen, zu den lebenden Menschen in diesem Staat, in der BRD, gestanden haben, dass sich aber der Pluralismus, der dort auch installiert worden ist, dass der Pluralismus in sich dazu tendiert, einen Konsens herauszubilden. Und dieser Konsens, verselbstständigt sich praktisch. Und diese Verselbstständigung dieses Konsenses löst praktisch diese Bindungen an die Bevölkerung und und bekommt ein Eigenleben, und dieses Eigenleben führt praktisch zu einem neuen Faschismus oder Nationalsozialismus. Das war auch einer seiner Hauptthemengebieten. Da hat er immer darauf hingewiesen, zum Beispiel, dass der italienische Faschismus was ganz anderes ist wieder als der Nationalsozialismus in Deutschland. Aber diese Verselbstständigung des Konsenses führt eben zu dieser Involution, zu einer Verselbstständigung auch aller anderen Institutionen, meinetwegen Verfassungsrecht, meinetwegen die Exekutive, dass die Exekutive die Bürokratie des Parlaments praktisch überhöht, dass das Parlament gar nicht mehr richtig entscheidet, sondern die Bürokratie. Und das ist alles, er war ja Politologe. Und in diesem, das ist die Besonderheit seiner Politologie, dass er den Konsens nicht als, wie bei Habermas oder in den neuen normalen Pluralismustheorien, als das zentrale zu befürwortende Moment von Pluralität begreift, sondern als eine sich verselbstständigende, regressive, ins Regressive abdriftende, Institution, und da sind wir schon in Ansätzen bei dem Begriff der Form. Also es wird zu einer Institution, die eben sich von dem Willen, er würde wohl nie sagen Volkswillen, er hätte wohl nie gesagt Volkswillen, aber eine Institution, die sich vom Willen, den die Repräsentativorgane mal repräsentiert hatten, loslöst und ein Eigenleben gewinnt, wo eben die Herrschaft sich verselbstständigt. Und eben, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, das stand vor dem Hintergrund der Installation der Notstandsgesetze statt. Und das war praktisch nur der empirische Beleg dafür, dass jetzt eben wieder eine Verfassung gegeben wird, in die der Notstand vorweggenommen wird, also ein Ausnahmezustand geht alles auf Carl Schmitt zurück und so weiter, komme ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen zu. Aber das war eben auch für weite Teile der Linken der Beleg dafür, dass Johannes recht hatte. Aber es ist ein kleines Büchchen eigentlich, 100 Seiten, und das ist das Einzige, was er wirklich durchkomponiert geschrieben hat, selber geschrieben hat. Das andere sind alles mehr oder weniger bestimmte Beiträge für Zeitschriften. Worauf ich jetzt noch unbedingt hinweisen muss, ist eben, dass er, ohne es zu wissen, ich habe jetzt schon auf Theodor Adorno hingewiesen, auf der Sympathieebene, also inhaltlich gesehen ist das durchaus, ohne dass Johannes das darauf hingewiesen hätte, und das hat auch immer etwas weit von sich gewiesen, er hielt die kritische Theorie für gut zum Überwintern in den 50er Jahren, als die Klassenauseinandersetzungen noch überhaupt nicht, dass da keine stattgefunden haben, aber mit Mitte der 60er Jahre und in den 70er Jahren gab es ja wieder, und dann, das lasse ich jetzt erstmal so stehen, da hätte man das mit dem Überwintern aufhören sollen und man sollte jetzt in die Kämpfe insofern eingreifen, wie es einem möglich ist, natürlich nicht als Politiker oder so, sondern wie es einem möglich ist. Aber inhaltlich gesehen ist die Transformation der Demokratie durchaus eine konkrete Anwendung auf bestimmte Politik-Epoche in Deutschland der Dialektik der Aufklärung. Also es gibt eben auch bei Johannes Angelini diese Dialektik, dass eben einerseits diese Repräsentativorgane durchaus was Positives sind, also den Volkswillen durchaus repräsentieren und besser als den Volkswillen mit irgendwelchen Volksentscheiden und so weiter direkt. Aber der hat eben die Tendenz, sich zu formalisieren, sich zu einer Form zu geben, eine Institution, die sich verselbstständigt und diesen Bezug zu den Beherrschten völlig verliert. Das ist ja der eine Strang seiner Schriften oder seiner Überlegungen. Und der andere, worauf man auch noch hinweisen muss, das gab, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau das Jahr, ließ sich alles im Internet rausfinden, es gab einen großen Kongress, auch Ende der 60er Jahre, in der TU in Berlin zum Thema Kronstadt. Und das erwähne ich jetzt hier, weil er dort also einen der zentralen Vorträge gehalten hat. Und in diesem ging es darum, das Verhältnis der Linken zur Sowjetunion zu bestimmen oder zu den anderen Gruppen innerhalb der Linken. Und dort wurde praktisch aufgrund seiner Interventionen festgestellt, dass mit der Niederschlagung des Aufstandes von Kronstadt 1921, glaube ich, durch Trotzki, praktisch diese Linke, die sich mit der russischen Revolution identifizierte, abgedankt hat. Also der Aufstand in Kronstadt wurde von Soldatenräten getragen und Matrosen, und die eben die Bolschewiki und Lenin dafür für ihre Politik der Staatszentrierung kritisierten, also auf den Staat, also wie Lenin gesagt hat, Sozialismus ist Deutsche Post und Eisenbahn plus Staat oder so. Und das war eben praktisch so der Versuch, sich gegen diese K-Gruppenlinken der 60er abzusetzen und zu sagen, dass also mit Parteigründungen und sowas kein Staat mehr zu machen ist. Also was ich eben schon erwähnt habe, der begriff sich tatsächlich als Universalgelehrter, und was er in seinen Vorlesungen immer sehr gut hingekriegt hat, war Dinge, oder auch in persönlichen Gesprächen. Also er hat einen ziemlich sofort durchschaut, wenn man irgendwelche Phrasen gedroschen hat. Und er konnte sehr komplexe Sachverhalte also wunderbar auf einen Punkt bringen. Und da kann ich nur mal ein Beispiel jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung mal hin, also als Überleitung zu einem etwas philosophischeren Thema, um das es da im Grunde auch immer geht. Das ist, als ich meine Diplomarbeit vorgeschlagen habe, das Thema, habe ich gedacht, ich rede jetzt, ich muss jetzt eine Stunde lang mit ihm reden über Das sollte über Foucault gehen. Der wurde damals Ende der 70er Jahre sehr berühmt und fing an, so wie Agnoli sich ausdrückte, Marx in den Köpfen der Studenten zu ersetzen. Und das sollte, ich habe dann gesagt, was ich ihm jetzt alles erzähle. Bin reingegangen, ich kam noch nicht mal zum Hinsetzen und dachte, ich schreibe, du wirst das über Foucault schreiben, dein Thema ist das Rätsel der Macht. Und da hat er alles auf den Punkt gebracht, um das es in dieser ganzen Auseinandersetzung bis heute noch geht. Und zwar das Rätsel der Macht, das heißt, die Macht bei Foucault soll etwas ganz, ganz Allgemeines sein, sie soll überall sein, aber sie soll auch nur aus lokalen Mächten bestehen und nicht substanziell als Allgemeinbegriff existieren. Und das Rätsel ist eben, wie kann etwas existieren als Allgemeines? Wie kann man von einem Allgemeinbegriff, nur in einem Allgemeinbegriff nur nominal reden, der aber nur in einzelnen Knoten, wie er sich auch wieder Foucault sich ausdrückt, existieren soll und nur in lokalen Kämpfen, nur in empirischen Einzeldaten, so kann man das übertragen. Und das ist eben das ist jetzt nun leider nicht nur ein Problem Foucaults, sondern Foucault hat das auch irgendwoher und hat das von einem gewissen Martin Heidegger. Bei dem ist dieses Verhältnis durch das Verhältnis von Sein und Seiendem bestimmt. Das heißt, das Seiende sind die empirischen Erscheinungen, die wir sehen, und das Dasein ist eine ganz besondere empirische Entscheidung, das ist da eine Reflexion, wo wir Menschen drin sind. Aber der Heidegger nennt das halt nicht, den Allgemeinbegriff, den Foucault Macht nennt, nennt Heidegger eben nicht Macht, sondern Sein. Und das geht alles noch weiter, und deswegen ist das so wichtig. Wenn Linke von Gesellschaft reden, dann haben sie im Grunde auch nichts anderes als einen Allgemeinbegriff, von dem sie ja höchstwahrscheinlich gar nicht wissen, was Gesellschaft in der Realität ist. Denn Gesellschaft besteht nun mal nur aus Individuen. Die Frage ist, wie synthetisieren sich die Individuen so, dass man von Gesellschaft als einer realen Gegebenheit, einem Allgemeinen reden kann, das real ist. Kann es sowas Reales, Allgemeines geben? Und das verweist eben auf diese ganzen Grundfragen, die ich jetzt hier so angetippt habe, das ist die Beziehung vom Besonderen zum Allgemeinen, verweist auf einen sehr bedeutsamen philosophischen Streit im Mittelalter des westlichen Abendlandes, den nannte man den Universalienstreit. Und darüber sollte ich eigentlich meine Dissertation beim Johannes schreiben, aber das ist leider nicht gekommen. Ich hatte mir zwar versprochen, nicht vorher zu sterben, aber bevor ich fertig war, da war es dann doch immer. Aber auf jeden Fall ist alles, was eben philosophisch und über die Form und über die Politik und über Kritik und ist eingebettet in diesen, eigentlich in diesen uralten, ab dem 9. Jahrhundert bis in die Neuzeit hinein, bis hin zu Kant, sich durch das westliche Abendland hindurchziehende Frage zu betrachten. Gibt es Allgemeinbegriffe, die real sind? Kann man Allgemeinbegriffen einen Realitätsgehalt, einen Realitätsstatus zuschreiben? Oder wenn ja, wie geht das? Und zum Beispiel, das ist auch die Frage, die man an den Staat stellt. Gibt es den Staat? Oder gibt es nur die Bürokraten, gibt es nur die Richter, gibt es nur die Polizisten, nur die Soldaten? Und das sind so man geht mit diesen Begriffen, mit diesen allgemeinen Begriffen im Alltag halt immer so um, als ob da gar kein Problem drin wäre, als ob da gar kein Rätsel drin ist, aber in fast allen ist tatsächlich eben ein derartiges Rätsel drin, dass man eben versuchen müsste, eigentlich zu zeigen, dass ein Allgemeines überhaupt, was für ein Realitätsstatus ein Allgemeines überhaupt haben kann. Ja. Das kann ich jetzt mal, also als ich eingeladen wurde, haben mir so ein paar Punkte, ein paar Namen da in dieses Anschreiben reingeknallt. Ich versuche jetzt mal so abzuarbeiten. Das waren Lukács, Kaschukanis, ich weiß nicht, Lenin auch dabei war, also, Hobbes, glaube ich auch. Und das, also der Johannes war ein Universalgelehrter, so hat er sich ja selber bezeichnet. Und das heißt jetzt aber eben, was heißt das? Das heißt nicht, also anders, eben auch wieder anders als Adorno, hat er nie von sich behauptet, er würde irgendeine eigene Philosophie vertreten. Er hätte er ging sogar so weit, dass er eben auch diese Zitiererei an der Uni mit der Begründung ablehnte. Die behaupten ja, wenn sie sagen, den und den Gedanken haben sie von einem anderen, dass da dort, wo sie nicht kein Zitat ausgewiesen haben, dass sie den Gedanken selber gewonnen hätten. Und das hat Johannes Anne grundsätzlich bestritten, dass man sowas überhaupt machen könnte. Es ist alles irgendwo schon mal gedacht worden. Man muss es halt nur in eine andere Reihenfolge bringen, und man muss es selber, das geht nicht darum, wie bei der Postmodernen oder so, dass man den Autor verleugnet, sondern man muss das von anderen Gedachten natürlich in sich selber, bei sich selber nachvollziehen. Und nur so kann man zum Begriff kommen, vom Gedanken, von der Sprache zum Begriff, und da ist dann wieder der Hegel am Werk. Also, Universalgelehrter, Universalgenstreit, man muss eben gegen Heidegger, das habe ich eigentlich ganz vergessen zu sagen, das könnte ja auch nicht unbedingt klar sein hier, dass Heidegger für unser Eins so das absolut rote Tuch ist. Also wenn jemand sagt, also du argumentierst ja wie Heidegger, dann kriegt man gleich einen Schrecken, weil das darf eigentlich nicht sein. Und ja, also und dort gibt es eben also um das und diese Namen, dafür bin ich dann dankbar, dass sie genannt wurden in diesem Anschreiben, kann ich so einen Eindruck geben, was es dort in so einer Universalgelehrsamkeit, die gar nicht erst beansprucht, irgendwas ganz Originelles zu machen, sondern nur versucht, die einzelnen Elemente, die von vielen anderen vorgedacht sind, so in eine Totalität, und das ist jetzt der entscheidende Begriff, der eben gegen alle Wissenschaftsdisziplinen hier mittlerweile verstößt und was eben damals in den 70er Jahren noch möglich war, eben sich diese Literatur und Philosophien und so weiter vorzunehmen, um zu gucken, wie sind die inneren Bezüge, kann ich die Bezüge anders fassen, kann ich sie so fassen, dass die Gesellschaft, dieses Rätsel der Gesellschaft, wenn ich das mal so ausdrücken soll, wie synthetisiert sich eigentlich diese Gesellschaft? Wo ist das Todeskern? Was ist der innere Kern von Gesellschaft? Ist es überhaupt eine Realität oder nicht? Wie man das so hinbiegen kann, dass man daraus was lernen kann und was erkennen kann. Da wäre jetzt zum ersten Mal der Georg Lukács zu nennen. Das war einer der Namen, die da fielen. Georg Lukács, da gibt es auch ein Zweifelbuch, ein ganz neues Buch, das sehr zu empfehlen ist. Georg Lukács ist jemand, den man, glaube ich, wenn man, wie soll man das nennen, antidogmatisch, linke, also Fundamentalopposition im Sinne, vom damaligen Sinne von Johannes Angeli machen muss, ist das so praktisch die grundlegende Lektüre. Dort geht es eben, Lukács hat das in den Anfang der 20er Jahre geschrieben, als es dem Marxismus mindestens so dreckig ging wie heute. Also, dass er den reinen Arbeiterbewegungsmarxismus verstanden hat, in die Kriegskredite bewilligt hat, also von revolutionärer Opposition im Marxismus keine Rede sein konnte. Und er hatte die Frage nach den Gehalten des marxischen Kapitals, nach den philosophischen Gehalten neu gestellt. Und da gibt es noch einen anderen, der ist Karl Korsch, auch ein Philosoph. Der hat den Rätegedanken wieder aufgebracht, oder was ist Marxismus und Philosophie, was hat Marx mit Hegel zu tun? Also beim Lukács ging es zentraler Stelle darum, was der Arbeiterbewegungsmarxismus vergessen hatte, dass er Marx nicht mit der Arbeit anfängt, sondern mit dem Wert, mit dem Geld. Im Kapital geht es in die ersten 150, 200 Seiten nur um Wert, Geld, Ware. Und zwar immer mit dem Begriff Form dahinter. Und das hat Lukács als erstes mal wieder ernst genommen und hat gesagt, warum macht Marx das so? Und wie gesagt, nicht, also der Wert wird durch die Arbeit geschaffen. Wenn der Arbeit den Wert schafft, dann müsste ich mit der Arbeit anfangen. Ist die Arbeit das Zentrale und nicht die Wertform, nicht die Warenform. Marx geht aber völlig andersrum. Gut, das kann ich jetzt hier alles nicht ausführen. Das würde 2-3 Stunden mindestens erfordern, um jetzt Lukács das gerecht zu werden. Aber es geht, ich will nur darauf hinweisen, dass eben dass es bei Lukács um die Universalisierung der Warenform geht und darum, was eigentlich Kapital zu tun hat, was der Wert mit Philosophie zu tun hat, mit Hegelscher Philosophie, was eben der Wert, wie das Kapital überhaupt entstanden ist, ist auch eine wichtige Frage, deswegen heißt es ein zentrales Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Und dann jetzt die andere Seite, die jetzt wieder sehr problematisch ist, weil Lukács, der Lukács will jetzt aber unbedingt aus diesem Wert, aus den ersten 200 Seiten von Marx praktisch herausschlagen, also ein Materialismus, das irgendein Materialismus verstand, dass eben dieses, dass das Bewusstsein vom gesellschaftlichen Sein bestimmt wird, das heißt, dass die Art und Weise, wie die Menschen arbeiten und in welcher Rolle sie im Arbeitsprozess stehen, dass das eben auch eine gewisse Art von Klassenbewusstsein erzeugt. Und dieses Klassenbewusstsein ist praktisch, ja, das ist praktisch ein Resultat des Arbeitsprozesses. Und das war ja der Grund aller K-Gruppen in den 70er Jahren und bis heute noch bis in die Linke hinein, dass eben gesagt wird, dass das ein Proletarier, sagt man es dann, oder ein Arbeiter, heute sagen wir es die Arbeitnehmer, gewinnt sein Bewusstsein eben im Arbeitsprozess. Und das ist eben, und das konnte man dann bei Johannes lernen, wie hochproblematisch solch eine Auffassung ist, in der eben das Bewusstsein sich aus einem materiellen, in diesem Sinne materiell verstandenen Sein erzeugen können. Das ist eben da verweist man auf eine erkenntniskritische Frage und der Lukács wurde dann hinterher zum waschechten in den 30er Jahren zu einem sehr, sehr orthodoxen Stalinisten, der sich also in dieser Partei, in der stalinistischen Partei sehr wohl fühlte. Und das hängt eben mit dieser, damit der Frage zusammen, wie kann es sein, dass eben ein Arbeitsprozess Denken so bestimmt, dass praktisch die eigen selbstbestimmte autonome Reflexion auf seine Verhältnisse nicht mehr, keinen eigenen Wert mehr hat. Und daraus dann eine Revolutionstheorie basteln. Wenn da Fragen sind, kann man ja durchaus das weiter dann vertiefen. Ich kann hier nur solche Sachen antippen. Und das nächste, was einem auch immer war, ein gewisser Eugen Paschukanis, der eben auch in dieser Diskussion eine entscheidende Rolle spielt, jetzt nicht in Bezug auf, auch in Bezug auf die Wertform, aber der versucht als erster und bisher, glaube ich, einziger Rechtsphilosoph, also es war ein Russe, auch Anfang der 20er Jahre, als einziger so Rechtstheoretiker versucht er, das Recht, das bürgerliche Recht in diese Kapitalform, in diese Kritik der politischen Ökonomie verbunden über den Begriff der Form und des Wertes und des Geldes einzugliedern. Das heißt, dass er zeigen kann, oder wie eben die Art und Weise, wie im Kapitalismus, in der bürgerlichen Gesellschaft aus individuellen Aktionen, dass die Verallgemeinerung Gesellschaft entsteht und das Allgemeingültige, die Recht als etwas, als eine Form entsteht, die genau so aussieht, wie sie aussieht, die eben diese positivistischen Merkmale hat, also Rechtspositivismus, bis hin eben dazu, was eben jetzt nicht bei Paschukanis angelegt ist, sondern was wieder jetzt ganz allgemein beim Johannes oder auch beim Karl Marx selbst angesehen, was eben auch oft überhaupt übersehen wird. Diese berühmten Parolen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die ja eben nicht bloße Fetische, bloße Ideologeme, Ideologien sind, sondern dass diese drei Begriffe praktisch die Grundlage, also tatsächlich recht real existierende Grundlage sind, also Freiheit muss existieren, Gleichheit, also unter den Warentauschen, muss der Warentauscher, der die Waren tauscht, frei sein, der darf nicht gezwungen werden. Diese Vorlesungsfreiheit heißt Gewalt und Demokratie. Also das ist eine Grunderfordernis des Tausch ist, sonst würde Tauschvorgänge nicht stattfinden. Und wenn keine Tauschvorgänge stattfinden, gibt es kein Kapital. Ein Grunderfordernis des Tauschens ist, dass ich freiwillig tausche, dass ich nicht durch einen anderen oder durch jemanden zu einem Tausch gezwungen werden kann. Weil Gleichheit ist auch klar, also die beiden dürfen nicht, der eine darf dem anderen nicht befehlen, zu tauschen. Und Brüderlichkeit, das bezieht sich auf die Konkurrenzverhältnisse, in denen die einzelnen Bürger untereinander stehen. Also es ist kein, also man kann diese Menschenrechtsideologie in diesem Sinne, die sich auf diese drei Parolen nicht einfach als Ideologie abtun, sondern es sind formale Voraussetzungen dafür, dass das Kapital als Kapital überhaupt funktionieren kann. Und eben die Gewalt, und das ist das, wovon ja die meisten, worüber Gerhard Scheib letztens geredet hätte, wenn er da gewesen wäre, ist eben, wie aus dieser Freiheit der Tauschen, wir sind ja alle, ja, wie wir täglich einkaufen gehen oder unsere Arbeitskraft verkaufen, das sind alles Tauschvorgänge, aus denen die Gewalt ja suspendiert erscheint. Aber sie ist nicht suspendiert, sondern sie ist übertragen worden an den Staat. Und dass da dafür die zentralen Philosophen, wie das funktioniert hat, wie das entstanden ist und wie das Gewaltmonopol des Staates die Voraussetzung dafür ist, dass das Kapital überhaupt funktioniert. Und wie da stehen dann, das konnte man darüber, hat dann auch Johannes sehr viel in seinen Vorlesungen geredet, das ist der Thomas Hobbes, also aus dem 15. Jahrhundert, also Beginn des 16. Jahrhunderts. Und natürlich bei als Italiener, der er war, ist der Machiavelli besonders wichtig. Und dann spielt natürlich noch Lenin sowieso als die absolute Feindfigur für diese Form von Gewaltmonopol. Ja, also auch der Nazi-Ideologe, also der Nazi-Jurist Karl Schmidt eine entscheidende Rolle, womit wir wieder bei dieser Rolle von des Verhältnisses von Ausnahmezustand und Normalzustand, wo in der Transformation der Demokratie die Rede war und da wieder zurückgekommen sind. Eine weitere sehr wichtige Komponente all dieser Bezüge, die da zu berücksichtigen sind, Rechtsstaat, Ökonomie, Wert, Geld, ist, und da hat sich Johannes Anneli auf einen gewissen Philosophen bezogen, der hier so gut wie unbekannt ist, in Italien, aber sehr bekannt ist, der heißt Giscard Vico, und den kann man praktisch als so einen Vorläufer von Kant betrachten. Und so eine Philosoph wie Kant als Vorläufer von Hegel ist eben insofern wichtig, als eben auch dort eben es um die Frage geht, wie kann ich Inhalte erkennen? Wie, wenn der Kant zum Beispiel über das Ding an sich redet, wie kann ich überhaupt den Tisch als einen, was erkenne ich, wenn ich sage Tisch, wenn ich an den allgemeinen Begriff Tisch denke? Gibt es den Tisch als allgemeine oder gibt es nur die besonderen Tische, wo ich wieder beim Universalien streite? Und bei Marx gibt es auch ein ganz berühmtes Beispiel, wenn der Marx versucht, den Fetischcharakter der Ware zu erklären oder das automatische Subjekt in seiner Ambivalenz, in seiner inneren Widersprüchlichkeit zu sehen, dann sagt der Marx also an einer bestimmten Stelle, es ist, als ob der Löwe nochmal als Löwe, als allgemeine Löwe, wenn das Kapital existiert, übertrage ich das wieder auf Gesellschaft, dann ist es so, als ob, wenn ich vom Kapital rede, der Löwe oder der Tisch als allgemeines nochmal eine Realität für sich aus sich selbst heraus entwickelt hätte. Und das kann ja eigentlich gar nicht sein. Aber es ist so. Das Kapital ist nur beschreibbar als ein sich selbst reproduzierender Prozess, der unabhängig vom Willen der Einzelnen, die an dem Kapital beteiligt sind, an der Entstehung und an der Reproduktion des Kapitals beteiligt sind, unabhängig sich vollzieht. Damit hätten wir die erkenntnistheoretische Dimension und kommen wieder zum Ausgangsthema Faschismus zurück. Denn sehr viele, also das verdanke ich auch ihm, sehr viel war in einem kritischen Theoretiker, nicht Theodor Adorno, sondern einem anderen, der längst nicht so bekannt ist, wie Alfred Sohn-Rethel, Und der Alfred von Regel hat eben tatsächlich versucht, diese erkenntnistheoretische Frage und hat dem Ding an sich nach dem Transzendentalsubjekt, gibt es das in Wirklichkeit oder gibt es das nur als Normen, der hat dann eine erkenntnistheoretische, erkenntniskritische Fassung vorgelegt, die für mich praktisch diese Rätsel in einigermaßen ansprechender Form löst. Wobei ich das jetzt hier natürlich auch nicht ausführen kann. Aber dieser Alfred Sohn-Rethel hat zum anderen, und den, das gibt es dann auch demnächst im Steirer Verlag als Gesamtausgabe, eine die einzig wohl vernünftige Faschismusanalyse vorgelegt, wenn man davon absieht, dass auch er nicht auf den Antisemitismus eingeht, da gehe ich aber gleich noch ein, die eben tatsächlich den Nationalsozialismus mit den Mitteln der Kritik der politischen Ökonomie erklären kann und nicht dort auf irgendwelche auf irgendwelche Manipulationstheorien oder solche Theorien zurückgreifen muss, dass es irgendwie eine Verschwörung der Kapitalisten gegen das Volk gewesen wäre oder sonst was, sondern dass es sich aus der Logik des Kapitals praktisch gar nicht anders, dass aus der Logik des Kapitals, dass der Nationalsozialismus entstanden ist. Auch praktisch als Ergänzung zu dem, was Johannes Ennerle in der Transformation der Demokratie gesagt hat. Etwas vernachlässigt habe ich, ein Punkt, womit man das alles zusammenfassen könnte, woraus es auch geht in dieser Auseinandersetzung, eben auch in der Auseinandersetzung mit Heidegger, mit dem Poststrukturalismus, mit der Postmoderne. Eben dieses Verhältnis von Geschichte und Struktur. Also das ist eben auch ein ganz zentraler Mantel. Es gibt eben zwei Grundauffassungen. Eine, wie gesagt, die Wirklichkeit, die allgemeinen Begriffe, in denen wir Wirklichkeit erfassen, die ergeben sich aus einer geschichtlichen Evolution heraus. Und die andere sagt, es gibt eine Logik, also ich betrachte mir irgendwelche Völker, Stammesländer, die haben auch eine Sprache, hat eine Struktur und die Struktur streckt sich durch jede Sprache, bietet sich durch. Und deswegen gibt es sowas wie eine Universalgrammatik, also eine Struktur, auf die ich mich beziehen kann. Das kann man alles auch noch auf den Luhmann, Systemtheorie und so weiter, alles in den kirchlichen Rationalismus einbeziehen. Die Kritik richtet sich immer gegen diesen Strukturalismus und zwar aus einer geschichtlichen Position heraus, muss aber immer ungeheuer vorsichtig sein, dass sie die Geschichte nicht zum Subjekt macht, wie das bei Hegel zum Beispiel der Fall ist. Oder wie beim sozialdemokratischen Kautskianismus und so weiter der Fall war, dass eben praktisch gesagt wird, die Geschichte ist ein evolutionärer Prozess, eine ständige Entwicklung zu einer Entwicklung der Theorien, wie einige bestimmte Biologen das ja auch verstehen, aber auch menschlich nicht alle. Aber das muss durchbrochen werden. Geschichte ist, und deswegen auch der Begriff der Involution so zentral, Geschichte ist kein evolutionärer Prozess, der ist in sich gebrochen. Es gibt eben tatsächlich sowas wie Revolutionen. Und das Besondere an diesen Revolutionen ist eben, dass dort sich etwas durchsetzt, zumindest beim Kapitalismus, wo war es so, der Kapitalismus hat sich durchgesetzt, obwohl in der Geschichte nicht eine Fraktion, eine Bewegung auszumachen ist, die dann irgendwie gewollt hätte. Sondern der ist praktisch in der Konflikt, in den Religionskriegen, in diesen unendlichen Auseinandersetzungen um Arbeitszeiten. Und da ist eben diese Selbstverwertung des Werts praktisch hinter dem Rücken der Akteure sowohl entstanden, auch so wie er sich jetzt hier auch tatsächlich vollzieht. Und dieses Problem ist praktisch immer vorhanden und es gibt dafür, also wenn man jetzt zum Beispiel auf diese Euro-Krise jetzt eingeht und das jetzt mit diesen Mitteln der Kritik der politischen Ökonomie im Sinne von Johannes Anneli versucht zu verstehen, wer dann da behauptet, er käme da auf eindeutige Einschätzungen, Urteile, Entwicklungen, der würde unser Eins sofort sagen, das kann nicht sein, das stimmt nicht, denn diese Entwicklungen hängen tatsächlich von individuellen Entscheidungen ab, die sind kontingent, aber was man machen kann, ist eben zu versuchen, das einigermaßen auf den Begriff zu bringen, dass man ja ein klein wenig dann etwas versteht und eben auf einen bestimmten, einen bestimmten Wahrheitsbegriff zielt, der eben etwas anders ist, als er normal verstanden wird, aber auch nicht auf diesen Wahrheitsbegriff verzichtet. Und zwar gibt es sowieso alles plural, es gibt sowieso keine Wahrheit, das ist eben genauso verkehrt. Also wie man das auch ausdrücken konnte, und damit wollte ich eigentlich anfangen, weil das kann ich deswegen am Schluss machen. Also der Johannes Angeli war so etwas wie ein Skeptizist durchaus. Aber wenn jemand mal so, ich weiß, mir geht es jedenfalls so, wenn ich auf einen Skeptiker, der durchgängig Skeptiker ist, treffe, dann nervt er mich ziemlich, ne? Weil er nichts gelten lässt, sondern sobald man A sagt, sagt er nicht A und so weiter. Sondern man muss eben tatsächlich so ein skeptisches Prinzip gegen jede Verfestigung, gegen jede Fixierung, gegen jeden Strukturalismus haben oder gegen die Gesetzmäßigkeit. Aber im Hinblick darauf, dass man tatsächlich was erkennen will und tatsächlich irgendwie ja, Kritik üben will an einer Gesellschaft, die eben tatsächlich so organisiert ist, dass es die eigentlich abgeschafft gehört, aber das ist jetzt nicht so diese Sachen, die eigentlich immer dazu gehören. Aber trotzdem, was ich jetzt am Schluss noch machen muss oder will, ist eben noch so eine Kritik an Johannes, denn die gibt es auch. Also, da wieso, die will ich ja nicht verschweigen, sind zwei Sachen. Es gibt eben, im Sinne des gerade Gesagten, würde ich schon sagen, wenn jemand heutzutage anfängt zu bestreiten, dass es Klassen gibt, dann macht er sich mir auch verdächtig. Oder wenn er sagt, links und rechts sind völlig überholte Begriffe. Also, höre ich immer, das ist schon raus, ah, der will ja irgendwie doch zur Rechten, der läuft im Grunde zur Rechten immer. Aber andererseits kann man auch nicht sagen, dass man sich hier mit der Linken, so wie sie existiert, also wirklich überhaupt nur auch nur in Ansätzen identifizieren kann. Also das, was die da fabriziert, sowohl theoretisch als praktisch, hat, ja, das hat Johannes Angeli natürlich vorausgesagt, am zum Beispiel an diesem elenden Beispiel der Grünen, also wo er natürlich gesagt hat, also er könnte noch so viele gute Absichten haben. Was die alle für gute Absichten hatten, Rätegedanken, also Frauen als Vorsitzende und alles Mögliche. Aber die Institutionen, die Formen, in denen ihr agiert, die Politikformen, die sind immer stärker als ihr. Und das ist das eine, dass wenn man das voraussagen kann, dass eben so eine Parteigründungen immer schon eine Gründung für den Staat sind, für den existierenden Staat und keine Kritik sein, die keine Kritik darstellen können. Aber andererseits ist diese Linke so auf den Hund gekommen, dass es mir oder auch meinen Genossen oder Freunden, mit denen ich arbeite, fällt es kaum noch jemandem ein, sich irgendwie als Linker zu bezeichnen. Und wir werden von den Linken ja auch kaum noch als, wir werden als Neokons oder sonst was geschimpft. Und da sehe ich eben halt so einen bestimmten Bezug, wo der, also beim Johannes Angeli, wenn er zum Beispiel, was er gerne gemacht hat und was ich ihm auch glaube, dass war sehr stolz darauf, dass er vor Fiat-Arbeitern in Turin hat sprechen können und da nicht einen Moment didaktisch werden musste. Also das habe ich ja schon gesagt, er konnte Dinge gut auf den Punkt bringen. Aber er war eben so begeistert von diesen Klassenkämpfen, von diesen Aufbau in den 70er Jahren, die aber nur ein ganz kurzes, also historisch gesehen ein ganz kurzes Scheinfeuer also waren. Dass er da sich halt, dass dort eben, wenn man sich in dieser Form mit solchen Bewegungen, Klassenbewegungen, Bewegungen welcher Art auch immer in der Form identifiziert, darunter die Reflexionsfähigkeit arg leidet. Und dann das andere, was irgendwie damit zusammenhängt, der Johannes Angeli war so von der Globalisierung und von der Durchsetzung der internationalen, des Staaten über unterlaufenden Prozesses überzeugt, dass er dem Nationalstaat oder dem Einzelstaat praktisch für historisch erledigt erklärt hat. Und ich glaube, das ist falsch. Also, man kann es jetzt also auch wieder sehen in den Euro-Auseinandersetzungen oder so weiter, oder das hätte man sehr hart diskutieren müssen, wie das es zum Weltsouverän nicht kommen kann, sondern dass eben dieser Globalisierungsprozess als ökonomischer, das ist das eine, aber der staatliche Prozess, die Verstaatlichung, ist eben, und das ist auch einer der Lieblingsbegriffe von Johannes gewesen, der Autonomie. Der Staat ist autonom gegenüber dem Gesellschaftlichen, aber eben in einer Beziehung, der Staat kann tatsächlich in diese Prozesse eingreifen. Und diesen Staat, also wenn man das so sieht, wie er das auch besonders in seinen letzten Lebensjahren gesehen hat, dass also tatsächlich die Globalisierung sich durchsetzt weltweit und dass man über eine Kritik an diesem Nationalstaat eigentlich schon überflüssig geworden ist, dann würde ich ihm da Unrecht geben. Und das andere ist eben ja, dass halt, wenn man über Geschichte, wenn man über Faschismus, wenn man natürlich über Nationalsozialismus schreibt, dann darf man unter keinen Umständen darf einem das passieren, dass man da über die Judenvernichtung mehr so gut wie kein oder ein Antisemitismus im Dritten Reich so gut wie kein Wort verliert. Das sollte einem nicht passieren. Und das ist aber da ist eben, und das hängt mit der Kritik eben auch mit dieser Identifikation mit der Linken. In der Linken ist es einfach nicht passiert. Man hat das einfach, wenn man es ganz freundlich interpretiert, hat man es einfach vergessen oder übersehen. Oder so. Aber so kann man es so auch nicht sehen. Es wurde überhaupt nicht darauf reflektiert, dass eben diese Kritik der politischen Ökonomie in sich dieses antisemitische Moment mit diesem Beschimpfen der Bankern heute, darauf kann man das auch mal sagen, dass das eigentlich unbedingt damit reingehört. Und was man da zur Ehrenrettung von Johannes an Johannes sagen kann, und dann ist vielleicht jetzt erstmal auf, ist eben, dass er mit Joachim Bruhn ein ganz langes Interview geführt hat über dieses Thema, und was aber leider aufgrund der ganzen rechtlichen Auseinandersetzungen wir nicht veröffentlichen dürfen. Ja. Und das wäre es dann. Ich würde bloß mal interessieren, warum das Interview nicht veröffentlicht werden konnte. Also erst war es so, dass der Johannes etwas skeptisch war und das nicht freigegeben hat, weil er meinte, er wäre zu schlecht weggekommen. Das war natürlich Quatsch, aber das war einfach ein bisschen eitel. Dann hat er aber den Plazid gegeben, aber starb dann. Und daraufhin mussten wir ja seine Frau fragen. Und die hat das strikt untersagt. Wir könnten die Teile, Jochens Teile, die könnten wir rausnehmen. Ich hätte noch mal eine Nachfrage, und zwar zum Politikbegriff von einem Wunschkind. Also, wenn Sie versuchen, das auf einen Punkt zu bringen, wie der Kritikpunkt sei am Politikbegriff, der sich am Kritik am Politikbegriff von einem Wunschkind zu bringen. Da gibt es wunderbare. Ich sitze jetzt bei einer Sprüche, die sind keine Sprüche, dann sind ernst gemeint, sind keine Leute. Dann, ja, man muss Politik machen, um Politik abzuschaffen. Also es geht nicht anders. Also Politik ist eben immer, sofort, insofern, es geht in der Politik immer darum, bestimmte Spezialinteressen zum Allgemeininteresse zu erheben. Also, und da den Konsens zu finden. Aber dieser Konsens kriegt eine Eigendynamik und wird immer problematisch. Um diese Politik machen zu können, muss ich mich eben zum Beispiel in den Parlamentarismus unter irgendwelchen Parteiengesetzen da kann man immer sagen, ja, das ist ja bloß formal. Inhaltlich darf ich ja alles machen. So wird's ja, aber das stimmt einfach nicht, das kommt jetzt wieder zur Erkenntnistheorie. Was ist überhaupt der Inhalt? Also, ich kann Freiheit, gut, ich bin für Freiheit, das ist das nicht. Also, ich muss in eine bestimmte Form ein Parteiprogramm gießen. Und schon muss ich mich mit meinen Parteigenossen einigen. Das ist der erste Schritt. Und schon setzen sich die Institutionen im Politischen durch und ja, entfernen sich von den Inhalten, die man eigentlich meint damit. Und jetzt statt da immer weiterzumachen und zu sagen, ja, ich habe jetzt aber den Stein der Weisen, die Form gefunden, der Inhalt sich nicht verändert, das ist Unfug. Das gibt es nicht. Man muss sich die Form selber vornehmen. Man muss die Form selber zum Thema machen und zum Gegenstand der Kritik. Das heißt, ich muss die Politik selber, die so vorgeht, so irgendwie vor Augen bekommen, dass ich sie kritisieren kann und abschaffen kann. Also Politik machen und Politik unmöglich oder unnötig machen zu müssen. Das wäre so dann Also das, in dem Sinne muss man auch, kann man auch. Also das heißt, Kritik der Politik oder auch Staatskritik ist auch das. Deswegen ist das mit dem Staatsfeind, dann hört sich das ja ganz falsch an, auch mit der fundamentalen Opposition. Das war so ein Ausdruck aus den 70er Jahren. Da gab es noch keinen Fundamentalismus. Das meinte jetzt nicht irgendwie so, sondern einfach, also das Fundament eher im Hinblick darauf, dass man einen Begriff von der Form bekommt, in der diese Gesellschaft sich das Besondere zu einem Allgemeinen macht, so dass man diese Formierung aufsprengen kann. Und um die Formierung kümmert sich keiner, wenn er, aber wenn jemand sich einen Kopf Salat kauft, hat er schon unendlich viele Formierungsprozesse im Kopf und in seinem Gefühl, mit dem tiefsten Gefühl an sich selber vorgenommen, die ihn gar nicht, die ihn noch nie interessiert haben, die er noch nie reflektiert hat. Und die ersten 150 Seiten der Wertformanalyse bei Marx gehen im Grunde nicht um nichts anderes. Wie ist dieses Individuum, wie muss sich dieses Individuum in seinen Gebrauchswerten so reformieren, dass das überhaupt funktioniert, dass man für einen Euro einen Kopf Salat bekommt? Das ist uns so selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist alles andere als das. Und das ist ja mit so drüber nachdenken, das ist klar. Ich muss erstmal reflektieren und klar, ich muss, das ist, ja, jetzt, es ist ja eben, man müsste jetzt anfangen mit dem Formbegriff. Ist ja auch alles nicht so einfach, der ist ja nicht von Marx erfunden worden oder so, den gibt es spätestens seit Aristoteles. Und der hat hingegen Platon Spiel ins Feld geführt, um bestimmte Widersprüche, die in Platons Ideenlehre auftauchen, hat Aristoteles versucht, mit dem Begriff der Form zu fassen. Und weil das geht ein bisschen zu Kant und Hegel, also ja, da muss man unendlich viel gedankliche Arbeit machen. Und auch politische Arbeit, drauf hat, worum es eigentlich gehen muss, in der Kritik des, bevor man anfängt, überhaupt was praktisch zu machen. Und dann geht es, wie funktioniert der Laden eigentlich? Ja. Und da gibt Luhmann, von Luhmann bis Foucault, also gibt es ja die falsche Antworten. Ich sage wieder so was, also weil das Kind das war einfach abstrakt zu sagen, irgendwie, okay, die Form der Politik sorgt immer dafür, dass es halt eine bestimmte Struktur nicht verlassen werden kann, weil die Form eben losschreibt, was die Kind nicht verlassen kann. Und man sagt jetzt, wenn Akunde einfach immer muss eine Politik machen, die halt irgendwie die Form der Politik vermieden, dann ist das ja erstmal irgendwie, das kann man sagen, aber auch wenn es nicht so. Das kann man sich ja nicht vorstellen, das geht nicht. Aber die Vorstellung muss man selber beitragen. Da ist man selbst gefordert. Man kriegt da keine Lehrsätze oder Ergebnisse, die müssen wir erarbeiten. Am konkreten Gegenstand. Zum Beispiel eben an so einer Frage, wie Johannes das bei den Notstandsgesetzen gemacht hat, oder man den heute gibt. Heute kann man sich auch in der Eurokrise versuchen oder an bestimmten Gesetzgebungsvorhaben, an der UNO oder sonst wo. Es gibt genügend Material, wo man versuchen kann, dass man so, was man ein Gefühl haben sollte, sagen wir mal so, am Gegenstand einzulösen. Ja, eben, das ist die Transformation der Demo, das ist ja dein Bestes. Aber eben, das ist im Grunde, da kann man eigentlich jeden Aufsatz lesen. Das ist immer es gibt ein längerer, fällt mir jetzt eine Länge, die ich vorhin auch erwähnt habe, einen längeren Beitrag zur Gründung der Partei der Grünen, wo er denn das voraussagt, was daraus wird. Und das war damals aber nicht weltbewegend, das wusste damals eigentlich, naja, jeder kann man nicht sagen, dann wären die Grünen nicht gegründet worden, aber in gewissen linken Kreisen war das also eine Selbstverständlichkeit, das brauchte man dann. Das mit der SPD sollte ja eigentlich mal einmal gereicht. Ich hätte mal eine Frage, die so ein bisschen in Bezug auf deinen Ausgang, nämlich die Frage nach dem Aufbild der Macht. mathematischen Subjekt selbst nicht, aber auf jeden Fall wäre der, ist es, also das ist natürlich ein Widerspruch, ein logischer Widerspruch. Automatisches Subjekt ist schon in im Wort, ein Subjekt kann nicht automatisch sein, sondern ein Subjekt agiert ja. Und wenn es automatisch ist, dann ist kein Subjekt mehr, dann ist es eine Maschine, oder, aber hat nichts mehr mit der Subjektrolle zu tun, zu dem Ausdruck. Und das ist einfach ein Widerspruch, tatsächlicher Widerspruch in sich, der nicht begreift, der ist weder mit vernünftigen noch mit rationalen Argumenten. Und das hat mit Dialektik nichts zu tun, das hat mit Wirklichkeit. Also, man kann das, was du vermagst, das versuchen, man kann das Kapital nur beschreiben, als ob es ein automatisches Subjekt gäbe, anders ist es nicht zu beschreiben, aber ein automatisches Subjekt kann es nicht geben. Es kann nur einzelne Subjekte geben, die sich aufeinander beziehen und dann was hervorbringen. Also denn diese Rolle des Hervorbringens und des Generierens, des Searchens, das ist immer eindeutig, also das Rationale, das Vernünftige. Also diese Konstruktion und dieser in sich nicht unbegreifbare Widerspruch, der lässt sich natürlich an mehreren Punkten in der Kritik der politischen Ökonomie zeigen. Aber es gibt eben halt, man darf eben Dialektik nicht im hegelischen Sinne als ein System von Philosophie verstehen, wo man aus einem bestimmten Anfang, aus einem Prinzip, dann mit die Logik herausschlägt, aus der sich das angeblich die Wirklichkeit ergeben soll. Die Wirklichkeit folgt keiner solchen Logik. Die gibt es nicht. Sondern die Wirklichkeit muss man sich immer wieder mit neuen Begriffen, mit neuen Bezügen, mit einer neuen, möglicherweise neuen Logik erarbeiten. Da ist kein Weg schon vorbei. Und man muss auch solche unbegreiflichen Sachen mal stehen lassen. Aber man kann sie natürlich nicht stehen lassen. Ja, sicherlich das Kapital, wenn es diesem Kapital nur diesen Widerspruch gäbe und das automatische Subjekt ja Vernunft produzieren würde, dann wäre mir das wieder ein Widerspruch ja völlig wurscht. Nur das Problem ist, das ist nicht vernünftig, was dort gemacht wird. Und jetzt kommt jemand bei dem Begriff der Vernunft. Wo hole ich diesen Begriff her? Den kann ich ja eigentlich nur auch nur aus dem Kapital herausholen, weil der Begriff der Vernunft ist mit dem Kapitalismus entstanden. Stimmt, also da hast du recht. Aber eben auch nicht nur. Und das ist eben so Sachen, das sind eben Sachen da muss man ein bisschen mit Adorno auf Adorno zurückgehen, mit dem Begriff des Nicht-Identischen und so weiter, dass eben in aller Kürze kann man das vielleicht so erklären, dass eben tatsächlich die Totalität, wenn jetzt die Totalität durchgängig vom Kapital bestimmt ist, gibt es immer noch einen Moment in meiner Reflexion, die diese Totalität negieren kann. Ich weiß, es ist zwar nur für den Moment, aber und im nächsten Moment, in dem ich die Totalität negiert habe, ist dieses Negieren selbst wieder aufgenommen in die Totalität, in die Unvernunft des Kapitals, nennen wir das mal lieber so. Aber dieses Moment des Negieren-Könnens, das ja deswegen heißt ja Adornos Hauptwerk Negative Dialektik, weil der Jean-Henri hat mir den schönen Vorwurf an Adorno gemacht, du widersprichst dich ja selber, also du verdoppelst dich ja nicht, widersprichst dich, du verdoppelst ja. Dialektik ist Negation und Position, also aus dem heraus sich dann eine Synthese entwickelt. Wenn ich das noch negativ nenne, dann hast du ja nur das tautologisiert. Und da hat der Henri aber eben dieses Wesen der negativen Dialektik nicht verstanden. Weil, also das, die Vernunft wäre dann als die Bewegung zu fassen. Vernunft wäre jetzt nicht etwas, was existiert, was ich jetzt angeben könnte und sagen, das und das ist eins für alle Mal vernünftig. Bei einigen Sachen kann man schon, den kategorischen Imperativ nach Auschwitz durchaus, also das Auschwitz ich nie wiederholen darf, wenn man den nicht als vernünftig bezeichnet, dann weiß ich nicht. Also solche Dinge gibt es natürlich schon. Aber eben die Begründung für die Existenz der Vernunft, also eine wirklich philosophisch tragfähige, die eben dieses erkenntnistheoretische Dilemma, was darin besteht, überwindet, ist eben nur diese negative Dialektik. Also da hat der Johannes Angenehm wirklich nichts zu gemacht. Ich glaube, man die Aussage, dass es in der Geschichte keine Evolution gibt, sondern Involution, das ist richtig. Ja, beide. also die Evolutionstheorie geht ja davon aus, dass dass tatsächlich immer eine höhere Entwicklung der Arten stattfindet. Das ist ein durchgängiger Prozess. Und die Involution, dieser Begriff soll jetzt diesen Prozesshaftigkeit zum immer höheren durchbrechen. Das Höhere kann auch das Niedrigere sein. Es ersetzt natürlich nicht die Evolution. Die gibt es auch noch, aber ergänzt es. Das sind zwei Momente, das sind praktisch zwei Seiten einer derselben Medaille. So hat Anneli das verstanden. Also Evolution heißt nicht genau das Gegenteil. Nee, es leitet sich nur als das Gegenteil auf dem Gegenteil ab. Etymologisch leitet sich daraus ab. Aber es ist nicht das genaue Gegenteil. Das heißt, einige Momente sind evolutionär, gehen weiter. Also was heißt, die Produktivität steigt weiter und weiter. Ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, kann man ja erstmal außen vor lassen. Aber sie steigt, kann man evolutionär sehen. Aber die politischen Institutionen verlieren immer mehr den Kontakt zur Wirklichkeit. Und das wäre dann das involutive Moment dieses Produktivitäts. Fortschritt. So würde dann eben in einer derselben Sache kann beides nebeneinander bestehen. Und das soll nur diese einheitliche Sicht auf diese Gesellschaft durchbrechen. Die gibt es, die kann es nicht geben. Es kann kein System geben. Und deswegen ist das auch der Verweis auf Lukács etwas in dieser Kürze auch unvollständig. Der Lukács hat auch noch geglaubt, man könnte mit der Wertformanalyse bei Marx im Grunde dann alles erklären. Wenn man die Wertformanalyse von Marx für die ersten 100 Seiten verstanden hat, dann hat man den Schlüssel zur Welterklärung in der Hand. Das ist Quatsch. Das hat Marx auch nie so verstanden. Und das vernachlässigt zum Beispiel eben auch, dass ein Souverän da sein muss, damit es den Wert überhaupt gibt und. Es gibt immer nur diese Brüche. Insofern ist das schon dialektisch, aber man muss sich eben auch bei der Dialektik wieder davor hüten, die Dialektik auf alles Mögliche einfach anzuwenden. Das geht auch nicht. Ist ja hier also Geschichte oder wie sich die Gesellschaft und das System entwickelt, vielleicht schwierig, weil nach welchem Maßstab soll das beurteilt werden, ob das jetzt eine höhere Entwicklung ist oder um es jetzt rein technisch oder Wohlstand leben zu haben, dann sind das halt für mich auch entwickelt. Ja, ja, klar, das hängt von der Grunddefinition ab. Wenn ich das so mache wie die Nationalökonomien, also die bürgerliche Volkswirtschaftslehre, wie man früher sagte, dann ist eben der Reichtum dadurch bestimmt, dass ich für dasselbe Geld morgen mehr Waren bekomme als gestern. Ich würde das als nicht meine Reichtumsdefinition betrachten, aber das ist die allgemeine Definition. Weil ich muss mir jetzt klar werden, was verstehe ich jetzt unter Reichtum? Ist das dasselbe? Und diese Frage kann ich nie eindeutig, also da ist immer zum Beispiel immer subjektives Gehalt und Objektivität drin. Und da kann man sich um die Auseinandersetzung nicht mit irgendwelchen Statements oder allgemeingültigen Wahrheiten von rauslösen. Das muss man immer wieder neu diskutieren, da bleibt dann die Kanalisierung. Also nochmal zu der Evolution, damit ich das richtig verstehe. Also an dem Beispiel ist das gemacht, wenn ich jetzt von Wissenschaft ausgehe, dann wird ja immer gesagt, nach den griechischen Demokratien gab es einen wissenschaftlichen Stillstand, relativen Stillstand aufgrund des Mittelalters und so weiter. Kann ich das als so einen Evolution, also als so einen Rückschrittpunkt sehen? Nee, das bezieht sich nur auf, also bei Johannes bezieht es auf moderne, pluralistische Demokratien. Also besonders im Hinblick auf Deutschland, auf die BRD, also hat also auch jetzt nicht beansprucht, jetzt mit diesem Begriff der Involution einen neuen Begriff zu erfinden, der jetzt ins Wörterbuch der deutschen Philosophie oder sonst wo aufgenommen werden müsste. Sondern er hat diesen, der ist natürlich aber verallgemeinerbar. Also man kann das auch in den Vereinigten Staaten natürlich beobachten, wenn man das will. Aber es bezieht sich auf das klassisch demokratietheoretische Modell einer pluralen Gesellschaft. Und da zeigt er auch, dass eben das, was dort immer als Fortschritt abgefeiert wird, die Konsensbildung, dass dort in Krisengefahr mit drin steckt. Zumindest die Dialektik. Und das mit der Geschichte jetzt, das ist im Hinweis ist nicht sehr gut, also auf die Demokratien. Also man kann als Politologe gibt es eben auch noch, unter modernen Politologen die Fachabteilung Staatsformenlehre. Also das heißt, Demokratie ist, so wie Platon das mal definiert hat, und dann trägt man die gesamte Geschichte an diesem Begriff ab. Das kann man natürlich so nicht machen. Also das, was in Athen Demokratie war, das hatte durchaus Elemente mit dem, was wir heute unter Demokratie sind, durchaus gemeinsam. Das kann man ja nicht leugnen. Das bräuchte man einen ganz anderen Begriff. Aber trotzdem bestimmt sich der gesamte Kern, der Inhalt, doch völlig anders. Aus anderen sozialen und ökonomischen Bezügen. Und wenn man die darf man nun absolut nicht unterschlagen. Die sind so wichtig, dass man dann praktisch einen falschen Begriff von heutiger Demokratie kriegt, wenn man das einfach so in die Staatsform hier bekommt. Eine Frage, wenn er von Konsens redet, also hat er das Beispiel gebracht, dass es zu diesem Konsens über die Abbildung, also über die Volksgemeinschaft, die dann zusammengeschworen werden, was hat er dann sich als Beispiel gebracht? Also es geht auch natürlich gegen Habermas, gegen den Habermaschen Begriff von Konsens. Gegen den Habermas hat er also noch weit mehr, und das fällt mich recht, als gegen Anneli. Also Habermas mit der kritischen Theorie in Verbindung zu bringen, ist schon etwas. Aber es geht, zum Beispiel, es geht um den Konsens zum Beispiel, dass Ordnung sein muss, ja, dass die polizeiliche Ordnung aufrechterhalten werden muss, als erstes, dass das vor allem anderen steht. Das wird zu einem Konsens und da ist dann sofort, das weiß man ja eigentlich auch, wenn man sich erinnert, dass dort natürlich die Tendenz zum Polizeistaat drin ist. Also das ist nicht weltbewegend, nur wenn ich das so formuliere wie Johannes, werden eben die gesamten Demokratietheorien fragwürdig, die jetzt die die jetzt eben die Gesellschaft so als in den Himmel heben. Und nicht nur jetzt dieses Moment des Polizeistaats. Das sieht man schon, das sehen die Linken auch, die wettern ja auch immer dagegen. Aber dass gerade die Form, gerade die Konsensfindung dieser Ordnung dann heran, die Konsensfindung zwischen links und rechts, das ist ja eben auch so, wenn die Linken, wenn die SPD dran ist, die machen dann das, was die CDU sich hier will, was die CDU sich nicht getraut hat, aus Angst davor, dass die Linken einen Aufstand machen. Also es gibt immer dann so in diesen Verhandlungen gibt es immer seltsamste Überschneidungen und Überlegungen, die aber alle nicht aus heiterem Himmel kommen, sondern dieser Form folgen, wenn man das untersucht. Das hat eben nichts mit Verrat an Idealen zu tun. Also die Grünen haben, der Fischer hat keinen verraten. Er hat nichts verraten. Er hat das durchgesetzt, er hat das gemacht, was er schon immer wollte. Und das ist aber dieser Prozess, und jetzt wieder, dann müssen wir wieder die Frage stellen, ist jetzt der Fischer nicht verantwortlich dafür? Doch, er hätte Anjuli lesen können oder er hat ihn gelesen. Er hätte es wissen müssen. Macht aber trotzdem. Also ist er auch verantwortlich dafür. Obwohl es ein logischer Prozess ist. Ja, und unser Eins ist ja immer schon ja immer so vor der Wahl auch dasselbe zu machen, was der Johannes auch gemacht hat. Aber da war eben. Da war er eben so, wo noch gar nicht. Er ist halt Professor geworden, ohne dass er es wollte. Da ist er irgendwie reingerutscht. Und unser Eins steht ja immer vor der Frage, eben, wenn ich mit dem, was ich an Kritik betreibe, an die Uni gehe, habe ich bis jetzt noch nichts anderes erlebt, als das, frühestens nach 3 Jahren von dem kritischen Gehalt dessen, was dort verbraten wird, nichts mehr übrig geblieben ist. Und ich könnte mich ja jetzt sagen, ja, bei mir wäre das anders. Ich würde den 30 Jahre lang wie Johannes durchhalten. Aber das wäre vermessen, das wäre Blödsinn. Das stimmt einfach nicht.